but it is not possible. Gleich 21.31 Uhr, HA3 Radio Service, Rheingau-Taunus-Kreis. Vollsperrung der Bundesstraße 42 zwischen Lorsch und Assmannshausen nach einem Unfall. Und weiter geht's mit der H3 Club Night Operation Beat Blitz live aus dem Aufschwung Ost in Kassel. Zurzeit an den Turntables DJ Pierre. 22 Uhr und eine Minute, HA3 Radioservice, wir haben keine Meldungen. We'll be right back.

22 Uhr und 31 Minuten, HA3 Radioservice, wir haben keine Meldung. Und jetzt geht's weiter mit der HA3 Club Night Operation Beatblitz live aus dem Aufschwung aus dem Kassel. Zurzeit an den Turntables DJ Karl Cox.